Hörverständnisübung Nummer 10. Mein Mann kommt immer so spät nach Hause. Frau Niedert wartet auf ihren Mann. Sie hat das Abendessen schon fertig. Aber Herr Niedert ist immer noch nicht da. Es wird immer später. Endlich kommt er nach Haus. Es gibt eine kleine Auseinandersetzung. Grüß dich, Liebling. Abend, Jochen. Du, es tut mir leid, dass etwas spät geworden ist. Aber etwas du weißt ja die gut. Firma. Ja, etwas ist gut. Na, wir hatten wieder Gäste. Ich musste sie rumführen, das ließ ich nicht vermeiden. Anderthalb Stunden warte ich jetzt schon. Sicher, sicher. Es ist das dritte Mal in dieser Woche. Wird nicht wieder vorkommen. Ja, das hast du schon oft gesagt. Also, lass gut sein. Zieh deinen Mantel aus, komm, wir wollen essen. Ich habe schon gedeckt. Warte schon so lange. Ach, Inge, weißt du, wir haben schon in der Firma gegessen. Was? Sei mir bitte nicht böse. Sei mir bitte nicht böse, aber ich kann wirklich nichts mehr essen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Also, ich bitte dich, ich kann doch das Essen nicht schlecht werden lassen. Ich habe gegessen und ich bin wirklich satt. Ja. Mach's doch morgen noch mal. Ja, ich habe Tartar gemacht, es ist morgen schwarz. Ich kann das ganze Essen wegwerfen, das kann ich doch nicht aufheben, das weißt du doch. Ach, weißt du, nein, du, ich bin wirklich furchtbar unglücklich. Ich bin den ganzen Tag, die ganze Woche allein. Liebling, ich warte weißt, ständig auf dich. Ich bin Köchin, ich bin Putzfrau, ich bin Babysitterin, ich bin alles. Nur, dass ich einen Ehemann habe. Wer das wollte denn das nicht. Kind haben? Ach, es kommt, fang doch nicht an. Ja, und ich meine, die Köchin, an. Ich meine, ich kann es doch nicht verhindern. Denn nicht über das ich kann es doch nicht verhindern, dass ich mal später nach Hause ja, komme. Ich mache es ja auch gut, nicht aus reiner aber Freude. Schau mal, früher war das ganz anders. Da hattest du wirklich ein bisschen mehr Zeit für mich. Ach, Schatz, sind wir am Wochenende lass uns nicht streiten. Ich bin viel zu müde. Ja, ja, ich bist immer müde. Übrigens, was ich dir noch sagen wollte, die Müllers haben auch vorhin angerufen. Die haben uns heute Abend auf ein Gläschen Nein, Wein eingeladen. Was? Aber Inge, das doch nicht auch noch. Jetzt habe ich dir gerade erklärt, dass ich müde aus dem Büro heimkomme. Also, nicht? Also es ist mir wirklich Nein, also zu viel. Du, Jochen, wirklich, ich muss morgen wieder früh anfangen. Jede Freude nimmst du mir. Aber Inge, hab doch Verständnis. Ich hab Verständnis. Ich hab sogar sehr viel Verständnis. Aber wenn es was zu viel ist, ist zu viel. Sieh mal, bei Müller sitze ich nur rum und es wird ein langweiliger Abend und ich bin morgen wieder nicht frisch. Ich brauche das für den Beruf. Ja, ja, es ist schon gut. Also pass auf, hör zu. Ich mache dir einen Vorschlag. Ja. Wie wär's, wenn ich mir das nächste Wochenende frei nehme und wir zusammen aufs Land rausfahren? Wirklich? Weißt du noch dieses kleine, nette Hotel, Ach, wo wir früher waren? Das wäre natürlich wunderbar. Und wir übernachten dort. Und frühstücken schön Ach, und ja. machen uns ein hübsches Wochenende. Ach, da würde ich mich wirklich sehr freuen. Du, das machen wir. Ach, pass auf, ich hole mir schnell was zu trinken und dann reden wir drüber, ja? Gut, ja, schön. Ach, Jochens Telefon klingelt. Geh doch bitte mal hin, ja? Ich geh schon hin. Ja, Niedert? Ja, grüß dich. Ja, gut. Und euch? Ist wieder vorbei. Das freut mich. Ja? Nein? Am Samstag? Ja, gerne. Aber sicher. Nein, wir freuen uns sehr. Werde ich machen, werde ich ausrichten. Und du an Mama, ja? Gut. Schönen Gruß. Wiedersehen. Na, wer hat denn angerufen? Na, rate mal. Na, rate mal. Na? Ich habe keine Ahnung. Dein lieber Vater. Ja, was wollte denn? Und was weißt du, was passiert? Nein, er kommt nächsten Samstag mit deiner Mutter und macht einen Besuch bei uns. Ach, du liebe Zeit. Sie trinken Kaffee, sie bleiben bis Sonntagabend. Nein. Das ganze Wochenende ist Darf doch nicht wahr sein. Unser schönes Wochenende. Aber pass auf, Schatz, ich verspreche dir, das Wochenende danach machen wir es wahr. Wir fahren zusammen in Urlaub und es wird uns kein Schwiegervater stören. Ja, versprich mir nichts. Thank you.